der Hand. Im Sturm bringst du mich sicher an Land. Niemand kann mich je trennen von dir, weil du Sieger bist schon jetzt und hier. Dort, wo ich deinem Wort vertraue,